Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Alles für Umme? Piraten sind doch die, die alles kostenlos wollen. So oder ähnlich hört man es seit der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus vom politischen Wettbewerber. Oder liest es in den Newsportalen und auf Totholz bedruckten Gazetten. Die politischen Senkrechtstarter, ja, trotz der aktuell nicht so dollen Umfragewerte war es für uns ein sehr erfolgreiches Jahr, fordern und fördern eine sogenannte Gratis-Mentalität. Wird uns immer noch allerorts vorgeworfen. Wollen wir wirklich alles für Umme? Nein, wollen wir nicht. Ja, aber ihr fordert den kostenlosen ÖPNV und für jeden Schüler ein Gratis-Notebook. Ihr wollt auch das Urheberrecht abschaffen und ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland einführen. Hält man uns dann oft entgegen? Moment. Nur weil es andere Parteien ständig behaupten und manche Journalisten unreflektiert wiedergeben, wird diese Fehleinschätzung kein Stück wahrer. Es gibt einen Unterschied zwischen anders finanziert und kostenlos. Vorausschauend und klug in die Zukunft investieren ist nicht das gleiche wie Notebooks kostenlos an Schüler verteilen. Das völlig veraltete Urheberrecht reformieren und es an die digitale Revolution anpassen zu wollen, bedeutet nicht, es abzuschaffen. Jedem Bürger das Recht auf eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, heißt nicht, eine Generation von arbeitsunwilligen Couch-Potatoes heranzuzüchten. Drösen wir es an einem Beispiel, dem unserer Forderung nach fahrscheinlösen ÖPNV etwas genauer auf. Mehr würde den Rahmen dieses Adventskalenders leider sprengen. Ihr habt übrigens richtig gelesen, fahrscheinlos, nicht kostenlos. Fahrscheinlos, wir wiederholen, fahrscheinlos. Schon heute wird der ÖPNV in vielen Städten mit bis zu 70% von der öffentlichen Hand gesponsert. Mithilfe von Steuergeldern finanziert, also indirekt durch euch, die Steuerzahler, am Leben erhalten. Großstädte investieren viel Geld in Park-and-Ride-Systeme. Studenten verwenden preiswerte Semestertickets, mit denen sie für eine einmalige zu entrichtende Gebühr dann beliebig oft Busse und Bahn der Region benutzen können. Diese Situation haben wir analysiert und sind zu folgendem Schluss gekommen. Ein fahrscheinloser ÖPNV ist nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Wirtschaft langfristig ein Gewinn. Bus und Bahn werden häufiger genutzt, Straßen werden entlastet und Innenstädte gewinnen an Attraktivität. Fahrscheinautomaten und Kontrollen fallen weg, frei werdende Ressourcen können zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots genutzt werden. Ordnungsbehörden und Justiz müssen sich nicht mehr mit kostenintensiven Schwarzfahrerprozessen herumschlagen. Und genau deshalb fordern wir in unserem Wahlprogramm Modellversuche. Wieder richtig gelesen. Keine bundesweite, sofortige und radikale Umstellung, sondern eine vorsichtige Evaluierung in ausgewählten Städten Deutschlands. Modellversuche. Steuerfinanziert über eine Kombination aus Bürgerumlage und Touristenabgabe, darüber kann man diskutieren. Schließlich gibt es bereits Kurtaxen, Strandgebühren und Skipässe. Ihr haltet das für Spinnerei oder Utopie? Dann schaut euch mal die belgische Stadt Hasselt an. Oder das Ergebnis einer Bürgerbefragung in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Dort wird das Modell ab dem 1. Januar nächsten Jahres ebenfalls umgesetzt. Alles für Umme? Nein, liebe Leute, so einfach machen wir es uns dann doch nicht. Die zugehörigen Links könnt ihr bei uns im Blog finden. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.